Don't know how to treat a lady. Ja, da braucht Nachhilfeunterricht auf jeden Fall ein gewisser Paul Collins, der Song gerade eben von seinem Album Feel the Noise. Ihr hört den Sunday Service, ihr habt noch Musik für euch von den Peaking Lights. Poppy Aykroyd ist dabei, The Orchids aus England, ebenfalls von dort kommen die Hookworms. Und hier Foxygen mit ihrem Track You and I. I don't know, can't decide, should I wed her, should I take her life? I don't know, who's in the high, haven't been down there since 35. Sunlight laughing. us we go again to become friends. When us we go. Tja, kleine Titelkorrektur. Das war ein Foxygen, aber nicht mit dem Track You and I, sondern Cosmic Vibrations. Bin ich hier kurz in der Zeile verrutscht, aber ja, ansonsten stimmt hier alles. And Star Power, das neueste Album von Foxygen. Schon eine große Enttäuschung, wenn man vor allen Dingen ihr Werk, das vorherige, kennt mit dem Titel We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic, eine der besten Platten des, weiß nicht, wann kam die Platte raus? Vor 2 Jahren, glaube ich. Und jetzt dann, ja, das neue Werk kann in keinem Belang heranreichen an das vorherige Foxygen. Leider, ja, vielleicht die nächste wird dann vielleicht wieder ein Tick besser. Auf jeden Fall jetzt erstmal so ein bisschen Verweigerungshaltung von der Band aus Kalifornien. Digger Barnes macht Amerikaner Musik und macht dabei so einen ziemlich düsteren Outsider Road Movie bei seinen Texten. Frame by Frame heißt sein neuestes Album. Hier kommt Digger Barnes mit A Million Miles. We are ghost drivers on the wrong side of the road. And I thank my stars that I crashed into you. Into you. There is no exit, no hard shoulder to my right. Try to keep up with your vanishing taillights and your supernatural speed. And I'll drive through the rain and snow. Follow you through the darkness, wherever you may go. Heart beating and my eyes are open wide. The windshield starts to steam up. I'm blinded by reflecting lights and I'm about to lose control. But I'll drive the 100 miles and more. Follow you through the darkness forevermore. Keep on speeding, but don't pull over. Let's drive. Side of the road, And I thank my stars that I crashed into you. Oh, into you. So let's drive, drive, drive, drive, drive a million miles or more. You and me, me and you, forevermore. Dicker Barnes, das war früher mal so ein Charakter bei der amerikanischen Serie Dallas. Dicker Barnes, jetzt aber auch ein Musiker. Ich weiß nicht, ob er wirklich so heißt, ich weiß nicht, wo er genau herkommt. Klingt schon amerikanisch, aber ich glaube, er wohnt in Hamburg. Aber auch dafür würde ich nicht die Hand ins Feuer legen. Frame by Frame heißt das neueste Album von dem Herrn und A Million Miles, der gerade eben gehörte Song. Peaking Lights sind auch zurück mit einer neuen Platte. Cosmic Logic heißt dieses Werk. Und wir hören mal rein hier mit dem Track Telephone Call. Thank you. Die Peking Lights, das sind Aaron Coyce und Indra Dunis. Die beiden sind auch verheiratet, haben zwei Kinder inzwischen und machen seit langem Musik. Vorher auch in anderen Konstellationen. Indra Dunis zum Beispiel war früher mal großartige Trommlerin von den noch großartigeren Numbers. Aaron Coyce, weiß ich gar nicht, was der Solo vorher gemacht hat. Peking Lights gibt es auch schon inzwischen seit 2008. Drei Alben sie veröffentlicht. Das neueste heißt Cosmic Logic. Und ich muss sagen, ich bin noch nicht so richtig warm geworden mit der Platte. Die älteren waren ja ziemlich gut, immer so Richtung Dub und Psychedelic und echt schöne Platten mit so einer Spur auch neuen Sound dabei oder zumindest Fusionen von Sachen, wo man denkt, das passt eigentlich gar nicht, aber trotzdem hat es irgendwie ziemlich gut hingehauen. Auf der neuen Platte sind mir zu viele Synthi-Sounds drauf und ziemlich wenig Einfälle, was Songstrukturen betrifft. Da hätte man vielleicht doch mehr draus machen können, aber naja, Kinder großziehen, wahrscheinlich auch eine zeitraubende Angelegenheit, dabei weniger für die Musik übrig. Trotzdem auch hier ein Track von den Peking Lights und zwar Everyone and Us. Peking Lights hörten wir mit Everyone and Us, dieser Song von ihrem neuesten dritten Album Cosmic Logic. Aus den britischen Leeds kommen die Hookworms. Die Mitstreiter sagen, dass sie das sowieso alles nur zum Hobby machen, ihre Musik. Und dafür machen sie das ziemlich gut, wie ich finde. The Hum heißt nun ihr neuestes Werk. Und darauf gibt es psychedelischen Garage Rock hier zu hören. The Impasse. Das war ein Leckerbissen für alle Popfreunde unter euch hier beim Sunday Service. Das waren nämlich The Orchids, eine richtig alte Band. Gegründet 86 in der Nähe von Glasgow. Und die haben damals bei Sarah Records, ein Plattenlabel, welches in den Ende der 80er, Anfang der 90er wirklich die Gitarrenpop-Szene weltweit dominiert hat, da haben die ihre Platten rausgebracht. Drei LPs, die erste erschien Ende der 80er, Lyceum, da gab es noch zwei weitere, Unholy Soul und Striving for the Lazy Perfection, dazu unzählige Singles, die nicht auf den LPs drauf waren, zum größten Teil, und The Orchids, eine der erfolgreichsten, bekanntesten Bands auf dem Label Sarah Records, vielleicht neben Field Mice, und auch sicherlich eine der besten Bands, die mal live gesehen, auch in Hamburg, tolle Band, sympathische Menschen, haben sich aufgelöst aus dem Nichts Mitte der 90er, als auch sozusagen Sarah Records die Pforten damals schloss. Und da war es lange still um die Band. Irgendwann gab es eine Reunion und auch hier und da ein, zwei Platten, die ich nicht wirklich mitbekommen habe, muss ich zugeben. Und jetzt gibt es das sechste Album in der Karriere von The Orchids. Das trägt den Titel Beatitude No. 9. Und klar kommt das nicht ran an die alten Songs, an die großen, wo man natürlich auch irgendwie viel Emotion und Gefühl mit verbindet, weil das Jugend war. Aber trotzdem, die Platte ist nicht schlecht gemacht und dafür, dass die Leute echt jahrelang vom Music-Biz weg waren und nicht mehr trendy sind, etc., etc., habe ich da ganz großen Respekt vor. The Orchids hörten wir gerade mit She's Just a Girl und hier ein weiterer Song, Someone Like You. We'll be right back. Das war der Song Someone Like You von The Orchids. Ganz, ganz alte Helden. Wie gesagt, aus der Nähe von Glasgow kommen sie. Seit 86 machen sie Musik. Zwischendurch gab es Auszeiten, aber jetzt eine neue Platte. Beatitude Number 9. Und die ist wirklich für das Alter der Herren gar nicht so schlecht. Wir bleiben in Schottland und gehen nach Edinburgh. Da gibt es eine Band, die heißt Aberfeldy und eine der Mitstreiterinnen, das ist Poppy Aykroyd. Die spielt dort Violine, Keyboards und singt und macht auch Solo-Musik als Poppy Aykroyd. Da dann eher mit dem Klavier, was sie auch gerne so ein bisschen präpariert, wie man das von Hauschka kennt, und auch Max Richter macht ganz ähnliche Musik. Feathers heißt das neueste Album von Poppy Aykroyd und wir hören mal rein in den Track Strata. Thank you. some sight I must have been. A makeshift slingshot in my hand, one fist wrapped in a blood-red band, when the magpie called my name. At first, well, he just shyly approached, accepting morsels from my hand. But soon shadows crossed the hinterland, and the magpie called my name. Well, that dreaded bird raised holy hell, dropping bones down the wishing well. I tried to shoot it down from its perch, but the magpie just called my name. One part color of forest at night, one part color of virgin snow. Magpie, magpie on the sill, if only you would take flight. Days after the snow, truth be known and truth be told, he dove and he swooped me every time I tried to cross over the threshold. That dreaded bird raised holy hell, dropping bones down the wishing well. I hid behind the churchyard wall, but the magpie just called my name. Finally, and as if by chance, and who can know the ways of chance, that dreaded bird, well, he just took flight. No more magpie to call my name. So I took myself to a carefree bed, smiling to myself at what could not have been. And just before I drifted away, the magpie called my name, called my name. Ihr hört den Sunday Service und das gerade eben war der Magpie Song von Adrian Crowley von seinem neuesten Album Some Blue Morning, und das ist hier Album der Woche beim Sunday Service. Ich hatte letzte Woche schon mal einen Track daraus vorgestellt und die Platte hat mir dann doch so gut gefallen im Endeffekt und vor allen Dingen auch viele, viele gute Songs drauf, dass ich dachte, warum eigentlich nicht mal so einen unbekannten Künstler hier ein bisschen emporzuheben und zu featuren. So unbekannt ist Adrian Crowley eigentlich gar nicht. Er ist aufgewachsen, ja, eigentlich rund um die Welt, in Malta geboren, in Afrika mal gelebt mit seinen Eltern, aber eigentlich kommt er aus Irland, da hat er die meiste seiner Jugend verbracht, wohnt jetzt in Dublin und ist so ein Spätentwickler, hat erst mit Mitte 20 die Gitarre in die Hand genommen und angefangen Songs zu schreiben. Das war dann irgendwann Mitte der 90er und dann gab es Ende der 90er auch seine ersten Debütalben. Zwischen hat er 6, 7 Platten rausgebracht, Sun Blue Morning, wie gesagt, sein neuestes Werk und hier ein weiterer Track, The Stranger. Stranger, das war ein Track von Adrian Crowley von seinem neuesten Album Some Blue Morning. Er hat eine ziemlich tiefe Stimme, die mich sehr erinnert an ja, Leuten wie Lee Hazelwood zum Beispiel oder ja, Bill Callahan, sind ähnlich tief von Intonation her und wirklich eine ziemlich tolle Platte, die er hier gemacht hat. Seine siebte Platte, Some Blue Morning, düstere Stimme, tiefe Stimme und alles auch ziemlich sprechend vorgetragen und gut gemacht, das Ganze. Some Blue Morning, dieses Werk hier von Adrian Crowley. Und ich habe noch einen letzten Track für euch von eben dieser Platte. Und muss ich mal ganz kurz den CD-Player einstellen, dann geht's auch los hier. Golden Palominos, nein, Palominos, glaube ich, singt er sogar. Ich muss nochmal genau hinhören, ihr wahrscheinlich auch. Our days are golden palominos, galloping away, galloping away. Golden Palominos hat er hier gesungen, der Adrian Crowley. Das Ganze vom Album Some Blue Morning, Platte der Woche beim Sunday Service. Dazu auch mehr wie gewohnt auf der Homepage unter sundayservice.de. Letzter Song läuft schon an hier, wird rockiger, wie ihr hört. Das sind Combine Harvester, eine Band aus Basel. Die haben eine Platte veröffentlicht, die ziemlich rockig und drone-lastig ist. Bricks heißt das Ganze hier und wir hören den Song Brothers and Sisters. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und bedanke mich fürs Zuhören.